Seit dem späten 20. Jahrhundert ist also besonders festzustellen, dass eine Vielzahl von Künstlern und Vertretern der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, die südindischen Ragas, die Ragams aufgreifen. Durch diese Wechselbeziehung kann eine wachsende Flexibilisierung in der künstlerischen Darbietung der nordindischen Ragas festgestellt werden. Während im Norden immer noch die mündliche Unterweisung in der Spielweise und Interpretation eines Ragas in dem Lehrer-Schüler-Verhältnis Guru-Sitcha-Parampara vorherrscht, fixiert sich das südindische Spiel in einem strengen Regelwerk. Karnatische Musik ist aus ihrer inneren Systematik in einem stärkeren Maße der schriftlichen Notation und einer festgelegten Kompositionsstruktur verhaftet. Dagegen besteht die nordindische Klassik, besonders die Instrumentalmusik, bis heute zu 90% aus Improvisation. Dieses größere Maß an scheinbarer Freiheit macht es einem Musiker schwerer, dem vorgegebenen Handlungsrahmen des Tat-Systems und der Tradition der indischen Musikschulen, den Gharanas, zu folgen. Doch scheint die Wechselbeziehung zwischen den südindischen Komponisten und den Interpreten in der Begrifflichkeit unseres westlichen Verständnisses, instrumental wie gesanglich, dem außenstehenden Publikum des Westens von einer größeren Dynamik geprägt als die eher auf Tradition und Bewahrung orientierte nordindische Musikkultur. Und doch ist für die südindische Klassik ihre Gesangslastigkeit und sprachliche Verständigungsbarriere der eigentliche Hinderungsgrund, dass sie sich in den großen Konzertsälen und auf internationalen Festivals umfassend präsentieren kann. Die Instrumentalmusik und Improvisationskunst der nordindischen Klassik pflegt ihre internationale Präsenz bereits seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. So dürfen wir für die Zukunft hoffen, dass die südindische Musikszene Wege finden wird, uns ihre kodierte Gesangs- und Instrumentalform bis hin zum südindischen Tanz in einer uns verständlichen Weise darzubieten. Musik und auch die Musik nach dem Regelwerk der Raga-Systeme ist eine kreative Kunst, bei der das Klangempfinden, das zeitgenössische Klangempfinden im Vordergrund stehen sollte. So ist eine zunehmende Präsenz der südindischen Klassik mit Hinzunahme modernerer Stilelemente bei internationalen Festivals bereits heute festzustellen. Mit unserem letzten Hörbeispiel möchten wir eine hoffnungsvolle Nachwuchskünstlerin der südindischen Musik auf der Veena, einem antiken Instrument Indiens, vorstellen. Jayanti Kumaresh oder einfach nur Veena Jayanti. Sie gehört zu den wenigen Musikern, die das antike Instrument, die Veena, beherrschen. Veena Jayanti ist verheiratet mit dem Violinisten Kumaresh, dem jüngeren des Violinduos, den Ganesh-Brüdern. Sie stellt mir bereits in einer unserer früheren Sendungen vor. Das Spiel von Veena Jayanti ist eine Ausführung im Tanjore-Stil. Jayanti ist Schülerin des legendären Veena S. Balachander und von Samantha Padmavati Ananta Gopalan. Die Veena zählt zu der Familie der Lauteninstrumente und war in der früheren Zeit im Norden Indiens vertreten und wurde dort von der Sitar und Sarod, gleichfalls zu den Lauten zählende Saiteninstrumente, verdrängt. Thank you.

Klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung 1000-mal Ragam, die Beziehung zwischen der nord- und südindischen Klassik, Teil 2 gefallen. Sie hörten Beispiele der südindischen Ragas, den Ragams auf der indischen Flöte, der Violine, einem Instrument des Westens, der antiken Wiener und im Kriti-Gesang der großen indischen Komponisten Thyagaraja und Muthuswami Dixitar. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders. Oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic. www.imcradio.net imcradio.net Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.